Hallo Mädels, seid ihr es nicht auch leid, immer und immer wieder von gewissen Personengruppen, welche die Mädchen und Frauen in ihrer sogenannten Kultur als wertgemindert ansehen, angemacht zu werden? Wie oft hört man in den Medien und wieder einen Ehrenmord? Wollt ihr diesen Glauben, hinter dem sie sich erfolgreich verstecken, hier in unserem Land weiter tolerieren? Nein. Wollt ihr irgendwann gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil ihr euch fürchtet? Nein, so weit darf es nicht kommen. Auch ihr könnt dagegen arbeiten. Seid auch ihr bereit, euch gegen diese Völkergruppen zu wehren? Wie sieht es mit freien Ausbildungsplätzen und Arbeitsstellen aus? Wollt auch ihr nach der Schule Hartz-IV-Empfänger sein? Möchtet ihr nur als Geburtsmaschinen angesehen werden, nicht arbeiten gehen dürfen, geschweige denn euch mit Freunden treffen dürfen? Wollt auch ihr euch mit Tüchern verhüllen müssen? Was ist mit sexuellen Übergriffen? Möchtet ihr euch das weiter gefallen lassen, da die Politiker zu feige sind, hart durchzugreifen, da sie sich selbst vor den Tätern fürchten? Wir sind dafür, dass kein Glaube dem Deutschen, unserem Volk, aufgezwungen werden sollte und sich jeder, der anderer Abstammung ist, aus unserem Land zu entfernen hat. Wir sind dafür, dass auf deutschen Schulen auch deutsche Kinder sind, welche nicht in Angst leben müssen. Wir sind dafür, dass alle Deutsch sprechen und verstehen und kein Ghettos lenken. Wir sind dafür, dass in öffentlichen Einrichtungen, auf den Straßen und in den Supermärkten keine Kopftücher getragen werden dürfen. Wir sind dafür, den Euro abzuschaffen und die deutsche Mark wieder einzuführen. Wir sind dafür, dass alle deutschen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz haben. Für all das und noch mehr kannst auch du dich einsetzen. Auch du kannst politisch aktiv werden. Es gibt viele verschiedene Organisationen, welchen du dich anschließen kannst. Dafür kannst du dir auch Informationen von der NPD holen, welche garantiert Antworten auf deine Fragen haben werden. Mädels, es gibt viele Themen, für welche ihr euch einsetzen könnt. Wir werden nie kapitulieren, auch wenn wir von den guten Menschen, dem braven BRD-Bürger, schlecht geredet werden, was schon in der frühen Kindheit anfängt. Was diese unwissenden, geblendeten Menschen verbreiten, sind nichts als Lügen und Hetze. Hast du dir einmal Gedanken über deine Eltern und Großeltern gemacht? Was passiert mit ihnen, wenn sie alt sind? Vermutlich kommen auch sie in ein Altersheim, wo sie ihre letzten verbleibenden Lebensjahre oder Tage vor sich hin vegetieren, da die Gelder zu knapp kalkuliert sind. Denn die restlichen Euros werden für die Wiedergutmachung an eine gewisse Völkergruppe, nennen wir es lieber Glaubensgemeinschaft, aus Israel stammender gezahlt. Eine Wiedergutmachung, welche wir alle für unsere gefallenen Großväter zahlen, da die als Täter, als Mörder oder als Tiere dargestellt werden. Doch wollten sie nur das, was einst uns gehörte, und natürlich ihre Familien beschützen. Auch du wirst später, vielleicht schon jetzt, für eine Lüge bezahlen müssen. Ist es das, was du willst? Stimmst du weiterer Senkung bei Renten und Pflegegeldern zu? Schau dir einmal deine Familie an und stelle dir diese Fragen. Fass dir ans Herz und kämpfe auch du für ein besseres Deutschland, denn Nationalismus ist auch Frauensache. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass sich unser Land nicht weiter abschafft. Es gibt nur eine Parole, die uns das Gewissen gab. Es gibt nur eine Parole, der folgen wir bis zum Grab. Gehorsam und